Will ich dich zu See fahren? Würde er dann lieber sagen, würde ich lieber zur See fahren? Nee, wenn ich dich so sehe, wenn ich dich so See fahren. Das ist witzig. Hallo! Hallo, herzlich willkommen beim Humor-Podcast. Aus der Feinstaubhauptstadt Stuttgarts, Deutschlands. Genau, wir sitzen aber in der Wanne, um den Staub abzuwaschen. Genau, ganz schwarz, wie früher die Bergarbeiter im Ruhrpott. Genau. So sieht unsere Wanne aus. Ja, Stuttgart ist ja der Ruhrpott Baden-Württembergs. Ja. Also von der Luft her. Ja, und Baden-Württemberg ist ja der Kanada Deutschlands. Um den Bogen zu unserer großartigen Jubiläumsfolge nochmal zurückzuspielen. Das Kanada, meinst du? Das Kanada. Ja, in der Weihnachtsbäckerei. Ach, das ist heute Weihnachtsfolge? Ja, nee, Adventsfolge, oder? Das ist ja wahrscheinlich die letzte Folge des Jahres. Wir sind auch total besinnlich eingestellt. Peter und ich leiden ein bisschen. Ich war gestern beim Zauberer auf einer Geburtstagsfeier und der Zauberer hat mir mal Alkohol in mein Getränk gezaubert. Magic. Ja, war ein guter Trick von Magic Martin. Vielleicht müssen wir den mal einladen. Den haben wir ja schon mal versucht einzuladen, der macht sich aber rar. Ja, der ist halt teuer. Teuer, Termine. Ja. Außerdem wäre eigentlich ganz cool, machen wir mal eine Sondersendung. Da macht er die ganze Zeit Zaubertricks und die können die Hörer dann... Ja, gibt es akustische Zaubertricks? Kann man das, gibt's sowas? Ja, wahrscheinlich, oder so. Also so, jetzt denken Sie bitte mal an eine Zahl. Und dann sag mal, Ihre Zahl war 13. Und dann alle. Ah, ich habe tatsächlich an die 13 gedacht. Ja, siehst du? Okay. Und wahrscheinlich auch. Schon bewiesen. Ah, das ist natürlich auch gut. Man kann die Trefferquote natürlich auch erhöhen. Wenn man sagt, denk an eine Zahl von 1 bis 5, lieber Hörer. Und dann habe ich eine Chance von 20%, die richtige Zahl zu treffen, weil war die 3. Oh, jetzt sind wir im Mathematik-Podcast. Ja. Wusstest du das? Oh, einen Fun-Fact habe ich tatsächlich, aber das ist eher Statistik. Rate mal, welches Land die größte Orgeldichte hat. Oh, Bundesland oder Staat? Staat. Größte Orgeldichte, ich würde fast Deutschland sagen. Und das ist richtig. Ja! Das ist doch mal eine Information, die man einfach braucht. Also wir sind Orgelweltmeister. Wenn man auf der Suche nach einer Orgel ist, hat man statistisch in Deutschland die beste Chance, schnell eine zu finden. Heißt ja nur die höchste Dichte. Wahrscheinlich haben andere Länder mehr Orgeln. Da habe ich aber nichts rausgefunden, wer noch mehr Orgeln haben könnte. Ich mag ja das Wort Orgeln. Orgeln ist als Verb finde ich super. Ja. Eine Runde Orgeln. Orgeln kann auch alles sein eigentlich. Mit allen Regeln der Kunst durchgeorgelt. Ja. Kann auch einfach ein Spielzocken sein, kann aber auch was Sexuelles sein. Du kannst aber auch eine Suppe... Aber dann ist es negativ. Ja, genau. Jetzt habe ich die Suppe aber durchgeorgelt. Also ich hatte das wirklich mal so in meinem Gehirn drin, dass ich es benutzt habe wie die Schlümpfe mit Schlumpfen. Mhm. Alles orgeln. Ich muss die Kisten dahin orgeln. Du warst sozusagen der Orgler. Ich orgel mal hier mir noch ein Bier in den Kühlschrank. Der Orgler. Und ich mag das Wort Orgel sehr. Auch der internationale Orgelsommer ist ja immer in Stuttgart. Ja, wo soll er sonst sein? Ein Land mit der höchsten Orgeldichte. Welches Bundesland hat die meisten Orgeln? Jetzt, Bayern, oder? Die Information habe ich nicht rausbekommen. Ich schätze mal Bayern. Ich glaube auch. Die haben ja auch sehr viele Kirchen. Und die orgeln auch gerne mal. Ja. Ich würde sogar sagen, wir wären sogar... Ja, nee, wir haben den Platz 1 ja eh. Aber ich glaube, der Osten zieht uns noch runter. die haben ja die richtige Orgeln. BRD. Ja, die echte. Also die, bis 19. Das Original. BRD, das Original. Die von 48 bis 90, die hatte wahrscheinlich richtig viele Orgeln. Ja. Da waren wir unangefochten auf Platz 1. Jetzt ist die Gefahr, irgendwann von Andalusien überholt zu werden. Hat Amerika, also die Vereinigten Staaten von... Nicht mehr Orgeln? Ja, mehr Orgeln schon, aber keine höhere Orgeldichte. Dichte, stimmt. Ja. Also ich glaube schon, dass viele Länder mehr Orgeln haben, aber... Was heißt denn Orgel auf Englisch? Warte mal. Bestimmt nicht so ein cooles Wort. Nee, aber... Ach Gott, wieso komme ich denn jetzt hier drauf? Ist es nicht einfach Flüte? Pipe? Pipe? Flutpipe Piano. Das heißt Flutpipe, so. Flutpipe Piano. Ja, die englische Sprache, die ist ja so schön. Ja, da setzt man ja viel zusammen. Also genau. Wir setzen ja Wörter auch zu. Flutpipe Piano wird auch aneinander geschrieben. Nicht so wie im Deutschen, wo alles ein bisschen Melodie hat, sondern eher funktional. Genau, Flutpipe Piano. Genau. Ja. Oder Pipe Flute Piano, weiß man nicht. Ich glaube, das ist Englisch. Im Englischen sagt man Pipe Flute Piano und im Amerikanischen sagt man Flutpipe Piano. Kann sein, das ist so wie mit Kofferraum zum Beispiel. Und die Iren sagen wahrscheinlich... Die Iren nuscheln eigentlich ganz so, das sind doch die Schotten, oder? Ne, die Schotten sind die mit dem rollenden R. Das klingt wie osteuropäisch. Ja. Stimmt. Das sind die Kanadier Englands. Ja, die Osteuropäer. Genauso England. Wie die Portugiesen eigentlich auch die Kanadier Spaniens sind, weil Portugiesisch klingt ja auch wie eine osteuropäische Sprache. Ja, stimmt. Und Kanadisch. Da ist auch der Vogel nachbenannt worden. Aber die klingen ja auch wie die osteuropäischen Amerikaner. Also Staaten Amerikaner. Vereinigte Staaten Amerikaner. Ach, die Amerikaner, ja, genau. Ja, die nennen sich ja auch Amerika. Das ist ja verrückt. Fällt mir gerade erst auf. Ist ja so, als würde man kann sich doch einfach kackdreist nach dem Kontinent benennen. Ja, stimmt eigentlich. Also der einzige Land, was Recht hat, weil ihm der komplette Kontinent gehört, ist Australien. Obwohl, gehört Neuseeland geografisch zum Kontinent Australien? Nee. Sondern? Weil es so eine Insel halt. Ja, aber auch Inseln gehören ja zum Kontinent. Also politisch wahrscheinlich, ja. Dann haben die Australier auch kein Recht dazu. Australier und Amerikaner... Weiß ich nicht. Das wäre wie wenn... Naja, keine Ahnung, das ist mir zu komplex. Ja, wie wenn Deutschland sich jetzt die Vereinigten Staaten von Europa nennen würde, aber trotzdem nur in den Landesgrenzen von Deutschland bliebe. Also unsere Bundesländer einfach die Vereinigten Staaten von Europa wären. Ja, das wäre witzig. Ja. Ja, stimmt, das ist ungefähr so. Ja, so sind die Amis drauf. Ja. Ja. Ihr miesen Amis, wir kommen da rüber und dann müsst ihr euch anders nennen. Aber wie könnten sie sich denn sonst nennen? Trumpistan oder so. Ja, das ist zu temporär. Ja, er hätte aber wahrscheinlich Bock drauf. Wie könnten die sich sonst nennen? Washington. Washington nennen. Wie kann man so ein Land nennen? Diversity Land. So. Weil, Land of the Free. Land of the Free. United States of Freedom. United States of Freedom und blessed by God. Ja. Also die U S F B G USFBG. Gar nicht schlecht. Ja. Würde ich so dafür stimmen. Ja. Und fünf, ich Amerikaner. Fünf Buchstaben sind immer gut für ein Land. Die UdSSR hat auch sehr lange gegeben. Ja, aber dann muss man fairerweise auch die O's noch da, wegen off und so. Ja, stimmt. Weil die UdSSR hat ja das D auch für der. Ja. Stimmt. Es ist nicht so leicht, hört ihr schon. Wir sind geopolitisch. Willkommen bei Mit offenen Karten. Mit offenen Karten. Guter Name. Sehr gut. Ja, wie kommen wir in Weihnachtsstimmung? Wollen wir eigentlich in Weihnachtsstimmung kommen? Ich weiß gar nicht. Nee. Ich wollte ja vorschlagen, wir beide nennen das verhasste Weihnachtslied, aber dann ist uns schon im Vorfeld aufgefallen, dass natürlich Wham auf Platz 1 ist. Klar. Und Last Christmas einfach tierisch nervig ist. Da muss man nicht lange überlegen. Ich glaube, ich habe es dieses Jahr noch gar nicht gehört. Ich musste leider schon anfangen. Obwohl es an der wie viel ist heute? Der 7., der 9. Dezember? Der 9. Dezember, ja. Also wir haben schon Halbzeit fast. Du hast es fast geschafft, ja. Ja. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Das ist schwer, so eins zu haben, gell? Das ist aus einem Film. Das ist so ein... gibt es nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Und okay. Aber ich mag es sehr gern. Meins ist Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. Das echt? Das finde ich ziemlich schlimm. Ja, ich war ja mal so richtig nervig auch. Ich habe ja mal in der Schule gearbeitet als Zivildienstleistender. Ja. Und da wurde sowas viel gesungen zur Weihnachtszeit. In der Weihnachtsbäckerei. Es hat so einen ähnlichen Drive wie mein Lieblingskinderlied. Die Affen rasen durch den Wald. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, ist auch ein starkes Lied. Habt ihr das auch in der Schule gesungen? Ja, klar. Das fand ich aber jetzt nicht so schlimm. Super Song. Also mit einer der besten. Vor, ganz klar, aber drei Chinesen mit dem Kontrabass ist einfach auch immer ein großer Spaß. Weil wir alle Vokale sich kringelig lachen. Mit den Vokalen. Ja. Oder auf der Mauer, auf der Lauer, kennst du das? Auf der Mauer. Wenn man dann immer einen Buchstaben weglässt. Kannst du aber auch mit ihnen machen, aber klingt nicht so gut. Aber ich kann es mit Buchstaben weglassen. Auf der Mauer, auf der Lau. Nehme, sitzt eine kleine Wand und dann in der nächsten Stunde eine Wann und dann eine War. Aber du kannst auch auf der, die Mauer auch verkürzen, glaube ich. Auf der Man kann Mauer. Viel machen. Musik ist einfach eine verrückte Sache. Wands. Sieh dir mal die Wands an, wie die Wands tanz kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Ach, Mist. Ach. Deshalb durfte ich nie mitsingen. Wollen wir mal den ganzen Song jetzt singen? Ja, warum nicht? Also, auf Gott, der imaginären nee. Vier. Eins, zwei, drei. Auf. Nee. Ich wäre beinahe reingefallen. Sag mal, wieso liegt hier eigentlich ein Messer auf dem Tisch? Weil ich einen Brief gekriegt habe von jemandem und musste den öffnen. Ach, und cool. Dazu habe ich ein Messer genommen. Dein offizieller Titel ist ja jetzt auch schon Peter vom Schaumbad. Ja, ja, meine Adresse ist auch richtig geschrieben. Ja. Im Bad. Im Bad. Bei Peters Mutter. Peters Mutter. Adresszusatz. Irgendwo zwischen Ostalb und Kessel. Genau. Naja. Ja, hat wieder nicht gesagt. Cool. Nee. Die Mama. Ja, so ist sie. So ist sie, so ist sie. Lässt nach. Lässt nach. Ja, sollen wir direkt mal ein strukturierendes Element noch machen? Ein strukturierendes Element? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich bin... Wir sind heute auch nicht so richtig drin. Nee, weil auch einfach... Weil wir einfach gestern zu viel gesoffen haben. Ja, und der Advent macht einen ja auch fertig. Und ja, morgen ist schon wieder Advent. Ja. Und dann haben dir auch Leute gratuliert zum ersten Advent. Ja, gratuliert? Ja, ich habe mehrere Nachrichten gekriegt. Wünsche euch einen schönen ersten Advent. Ah, okay. Oder auch heute bei der Arbeit haben viele gesagt, ja, schönen zweiten Advent wünsche ich dir. Okay. Das ist ein neues Danke. Ding. Nee, das machen wohl. Vielleicht machen Schwaben das so, oder? Ah, das kann natürlich auch sein. Einfach mal einen schönen Advent wünschen. Hast du eine Soundfile gesucht, die du mir geschickt hast? Nee, ich habe was ganz anderes gesucht. Okay. Meine Notizen. Okay. Meine Notizen. Genau, ich wollte erzählen, dass ich pleite bin. Du bist pleite? Und Geld brauche. Oh Gott. Schickt Peter Geld. Willst du den PayPal-Account direkt durchgeben? Ja, meine Adresse habe ich ja schon gesagt. Genau, ja, Bargeld da hinschicken. Ja. Peter vom Schaumbad. Ja, wieso bist du pleite? Kurz vor Weihnachten ist schlecht. Wegen den scheiß Gutscheincodes für N-Maze. Ah, verdammt. Wir haben hunderttausende von Buchungen. Nee, keine Ahnung. Okay. 47 oder so? Okay. Ja, wenn ihr jetzt Peter noch mehr pleite machen wollt, hört einfach die Folge vom letzten Mal, weil da ein Gutscheincode für N-Maze genannt. Wir sagen den nicht nochmal. Wir sagen den nicht nochmal. Ich weiß nämlich auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe... auf jeden Fall war hinten eine 69. Das kann sein, ja. Ja, da hat sich unser Gast, der große Spielmacher, ja, dann schickig gedacht. Ja. Ja, das Bier, ein ganz anderes Thema, das du mitgebracht hast, ja. Schmeckt ein bisschen nach, also es riecht ein bisschen nach Dönerladen. Kann das sein? Das habe ich im Dönerladen gekauft. Ja, das schmeckt weil hier ich, oben an der Rinne. Wie nennt man das? Am Hals? Stimmt, hat also diesen Dönerladengeruch. Ja. Dönerladen-mäßig. Ja, du, ich war im Edeka, aber die haben tatsächlich kein gekühltes Bier. Das ist dieser 80er-Jahre-Edeka, von dem ich auch schon mal in der Folge erzählt habe. Der bei mir um die Ecke ist. Oh ja. Und da war ich, aber die haben halt nichts gekühltes. Das ist noch so ein alter Laden. Wenn man da Getränke kauft, da erwarten die auch, dass man die selbst kühlt. Ja, früher hat man ja auch keine gekühlten Getränke getrunken. Ja, und dann habe ich gedacht, das kann ich Peter aber nicht antun. Und bin eh noch am Dönerladen vorbeigelaufen und dann dachte ich, ah, dann kaufst du noch zwei Kühle, da freut er sich bestimmt. Ja, ich freue mich auch sehr und ja. Ich finde es auch ganz lecker mit diesem... Oh, der hat echt so diesen Dönerladengeruch, verrückt. Ich hatte hier mal so einen China-Imbiss Asia 2000, hieß der, glaube ich, oder China 2000, wo man Bier kaufen konnte, nach 22 Uhr. Und die haben extrem da die komplette Flasche nach Glutamat gestunken. Echt? Aber die ganze Straße. Wahrscheinlich haben die auch im Glutamatsack gelagert. Ja, die auch so ein kandieren das damit. Das ist wie so kandierte Äpfel. Die haben kandiertes Bier. Zucker mit Glutamat ja. Und dann dippen die das dann. Ah, ja, lecker, da kann man noch in der Flasche lecken. Knuspern. Glutamat mit Zucker ist auch eigentlich eines meiner Stimmt, das gibt's gar nicht Lieblings- so. Könnten wir aber mal finden, einfach ja, so als Müsli-Riegel oder so. Ja, einen kandierten Apfel mit Glutamat. Glutamat und Zucker. Würde ich sofort aber mal kaufen und dann nie wieder. So Glutamat ist auch so Fondor-Zeug, oder? Wenn ich jetzt Glutamat kaufen will, wo kriege ich eigentlich Glutamat? Reines Glutamat weiß ich nicht. Das ja, weil das ist ja in jedem Essen drin, aber du kannst ja, du gehst ja in den Supermarkt und sagst, heute kaufe ich mir mal Glutamat, ja, damit mein Essen auch mal nach Fertiggericht schmeckt. Ja, alle die Brühe halt in ihr Essen machen. Brühe ist Glutamat, also, ja. Brühe, aber dann ist Fondor 100% auch Glutamat. Was ist Fondor? Diese gelben Löffel. Nee, Speisewürze steht da einfach nur drauf. Ja, das ist so, wahrscheinlich ja, ziemlich reines so, Glutamat. Auch mit Salz. Einfach ein ekelhaftes Zeug. Also, oder Maggi ist, glaube ich, auch ziemlich... Maggi. Maggi. Stimmt, ja. Ja. Stimmt. Maggi, Entschuldigung. Maggi ist, glaube ich, eher... Obwohl, da ist wahrscheinlich auch ganz viel Schrott drin. Die tun ja mal so, als hätten sie nur die feinsten Gewürze genommen. Und dabei nehmen die ja nur dieses eine Kraut, glaube ich. Dieses Kraut wird auch im Volksmund Maggi-Kraut genannt. Maggi-Kraut oder Estragon. Estragon. Estragon. Henzi Estragon. Ja, Maggi. Auch, das sind auch so Sachen, wo wir beim 80er Edeka sind. Die haben das natürlich noch im Sortiment. Kauft man aber auch gar nicht mehr, oder? Hast du Maggi da? Nee, aber ich war nie ein Maggi-Kind. Okay. Das gab es bei uns im Haushalt nicht. Ja, bei uns gab es eigentlich immer nur, also Montag bis Mittwoch Nudeln mit Maggi und Donnerstag bis Samstag Nudeln mit Ketchup und sonntags Reste essen. Geil. Ach, so eine Familie wart ihr. Ja. Ja, ganz geil eigentlich. Ja, Nudeln mit Maggi, Nudeln mit Ketchup. Habt ihr wahrscheinlich Ketchup gesagt? Ketchup natürlich, klar. Ja. Nudeln mit. Die Nudeln wurden auch am Anfang der Woche gekocht und dann einfach immer nur in der Mikrowelle aufgewärmt. Oh, ja. Nee, ich komme aus einer Sojasoßenfamilie tatsächlich. Sojasoßenfamilie. Bei uns gab es viel Sojasoße. So ein Fläschchen Sojasoße ging weg in der Woche. Ja, so viel Sojasoße. Nee, weder noch eigentlich. Obwohl ich gern aus einer Wooster-Soßen-Familie käme. Wooster? Worcester. Man sagt ja Wooster. Wooster. Wooster. Obwohl es Worcester geschrieben wird. Worcester. Das ist aber wie die englische Stadt, wo die Fußballmannschaft auch letztes Jahr, glaube ich, Meister wurde. Also 2016. Genau, Leicester. Da ist ja auch ein ewig langer Name. Leicester. Ich weiß gar nicht, wie die Engländer auf die Idee kommen, so viele Buchstaben zu verwenden, aber dann so kürze Wörter draus zu machen, wie bei Wooster-Soße. Ja, wie die Franzosen, die haben ja auch ganz viele Buchstaben als Verbendungen, die einfach nicht ausgesprochen werden. Stimmt. So A-I-E-N-T ist dann zum Beispiel. Ja, stimmt. Und dann macht man da 5 Buchstaben und spricht es nicht aus. Was eine Verschwendung von Buchstaben. Genau, die haben es halt in Frankreich. Ja, anstatt mal an Klima zu denken. Guck mal, wie viele Bäume schon gestorben sind, nur weil die Franzosen länger schreiben, als sie reden. Wie viele Leute da an den Setzkästen sitzen mussten. Ja, stimmt, damals als der gute Herr Gutenberg. Der war ja auch Franzose. Der Gutenberg. Gutenberg. Ach, der war Franzose, ja. Der war Franzose. Und er wollte halt möglichst viele Buchstaben verkaufen. Johann Gutenberg. Jean. So wie du, bist ja auch halb Franzose. Ich bin halb Franzose, ja. Johannes Paul. Der Prümmte. Der Prümmte. Johannes Paul, der Prümmte. Ich brauche irgendwie einen Nachnamen, habe ich mir mal neulich überlegt. Ja, von Schaumbart ist doch eigentlich. Das ist so adelig und so zuordnend. Ja, stimmt. Ja, naja, ich habe mir nie einen leisten können. Wir hatten ja nur reiche Leute Nachnamen. Ja. Und ja, jetzt war ich ein bisschen reicher und jetzt bin ich wieder blank. Weil du die ganzen Gutscheincodes verloren hast. Aber du musst ja eigentlich mitbezahlen, hast du gesagt. Bis Ende des Jahres, habe ich gesagt. Ja, die musst du jetzt alle noch zahlen. Ja, wenn du mir die Abrechnung jetzt schickst. Ich schicke dir die Rechnung. Ich habe ja wahnsinnig viel Geld gerade. Stimmt, du bist ja sowieso reich. Ich bin wahnsinnig reich und deswegen kann ich mir das auch locker leisten. Ich könnte den Leuten bei NMaze auch die Spiele bezahlen, aber ich habe da keine Lust drauf. Ja, die sollen ja auch selber ein bisschen was bezahlen. Ich bin ja der Geldbeutel der Nation, der spielewütigen Nation. Diese spielewütigen. Die spielewütigen. Ich will wieder Escape Room spielen, oh Gott. Aber ich will nicht bezahlen dafür. Wo ist der Prüm? Wo ist der Prüm? Dieser Prüm. Ja, so klingelt mein Handy auch immer. Wo ist der Prüm? Wo ist dieser Prüm? Nee, die Leute rufen halt dann einfach an und sagen dann halt so, ich will spielen. Und dann habe ich immer gesagt, melde dich beim Peter. Ah, okay. Vom Schaumbad. Vom Schaumbad. Vielleicht kann man auch einfach anders aussprechen. Vom Schaumbad. Foscherbad. Foscherbad. Peter also Foscherbad. Das klingt ein bisschen Foscherbad. Israelisch. Ja. Aber auch cool. Was ist eigentlich die Hauptstadt von Israel? Keine Ahnung. weiß ich nicht. Ja, laut Trump ja jetzt. Ja, Jerusalem. Aber ja. Dann habe ich kurz überlegen müssen, was ist denn eigentlich die echte Hauptstadt von Israel? Aber dann fiel mir wieder ein. Und dann war ich mir aber unsicher. Aber dann dachte ich, nee, muss es schon sein. Ich weiß es auch, aber ich sag's nicht. Sonst ist man so ein Klugscheißer. Und Klugscheißer sind unbeliebt. Ja. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Vor allem habe ich im Zuge der Nachrichten jetzt gekriegt. Zwei Wörter. Genau. Erstes Wort hat nur 3 Buchstaben. Ja, und habt ihr schon? Im zweiten Wort sind 4 Buchstaben. Reimt sich auf Schmelschmaschmaviv. Schmelschmaviv. Oder, ja genau, riech mal hier rein. Hier stinkt ganz schön. Schmelschmaviv. Schmelschmaviv. Ganz schön Schmelschmaviv. Hier hat aber einer ordentlich rumgeorgelt. Oh, da hat einer abgeorgelt. Fett einen weggeorgelt. Ist also wieder internationaler Orgelsommer oder was? Wo ist die nächste Orgel? Sie kann nicht weit sein. Orgel doch mal da lang. Ja, da orgeln sie hier. 3 Meter, 3 Blöcke geradeaus und dann 2 Orgel links. Das ist echt ein super Wort eigentlich. Orgel. Lass uns mal die Sachen hier reinorgeln, dann können wir dann weiter orgeln. Das ist schön. Kannst genau. Du echt wie schlumpfen. Und man kann auch also drüber orgeln, durch orgeln, rein orgeln, drunter orgeln. Wegorgeln. Wegorgeln. Ordentlich mal ein Wegorgeln. Orgel mal die Scheiße da weg. Oh, gestern habe ich es wieder übertrieben. Oh, einiges weggeorgelt. Es klingt dann wieder, als hätte ich mit vielen Tinder zu viel benutzt. Ja, als hätte ich viele Sexualpartner gehabt. Wir können dich Peter Tinder nennen und dann machen wir dir so ein Fake-Profil bei Tinder. Mit einem Bild von Florentin Will zum Beispiel. Florentin Will hat zum Beispiel als seine Beschreibung in einfach mal Witze recycelt. Ja. Hat er ja vor 3 Jahren gemacht. Irgendwie, jetzt kriege ich ihn nicht zusammen. Nicht leicht. Voll in die Falle. Wir sind ziemlich gute Entertainer. Ja. Irgendwas mit kleinen Penis. Obwohl, ich bin auch so ein bisschen, man kann sich auch ruhig mal auf Lorbeeren ausruhen, weil unsere 10. Folge, unsere Jubiläumsfolge, die war so stark. Ja? Da kann man einfach mal eine schwache abliefern. Ich habe sie gar nicht gehört. Ich habe sie ja beim Schneiden reingehört und dachte, Mensch, die ist wirklich gut. Die ist richtig gut. Die ist richtig knallt. Und deswegen dachte ich, ach komm, heute wird so ein wahlloses Hin- und Hergelaber. Wir müssen ja jetzt gar nicht abliefern. Ja, eben. Weil wir haben ja letzte Woche, letzten Monat abgeliefert. 11 Folgen in einem Jahr. Macht das mal nach. Gut, über einem Jahr. Aber Folge 20 wird wieder besser. Folge 20 wird besser. So lange müsst ihr aber dranbleiben, weil in Folge 20 werden wir alles vorbereiten. Aber wir haben heute auch noch ein paar strukturierende Elemente. Deswegen würde ich sagen, dass nachher vielleicht sogar noch ein bisschen Struktur. Wir werden gegen Ende ja eh immer besser, habe ich das Gefühl. Ja, weil wir immer besoffener werden. Und ja. Wir denken nur, wir werden besser. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe mir dann nochmal angehört. Außerdem, so 2 Bier während der Sendung machen... sind ja meistens nur 2-3. Wir können ja mal irgendwann eine Schnapssendung machen, da laden wir aber hier dann diesen Zauberer ein. Habe ich mir tatsächlich für heute überlegt, wegen 11 Schnapszahl. So. Okay, oh Gott. Folge 11 ja. Schnapszahl. Ja, ich war auch gestern um 33. Geburtstag, da wurde nämlich auch immer damit argumentiert. Das ist natürlich ein super Argument. Ja. Und deswegen, 33 ist der magische Martin. Ja. Kann man auch einfach drüber reden. Ja, sieht aus wie 31. Ist ja ein Promi. Promi, ja auch. Ich finde, er sieht irgendwie aus, irgendwas zwischen 25 und 45, könnte er alles abdecken. Ja, so die Mitte vielleicht, 33. Ja, gut, ja, so was rum. Ja. Ja, dann würde ich auch sagen, zwischen 23 und 43, ja. Jo, soll ich vor der Pause noch, habt ihr da mitgebracht, ich habe ja so eine Kurzgeschichten-Dings rausgebracht. Aber ich hätte tatsächlich gerne mal deine Meinung. Dann lese ich dir einfach vor, weil ich habe eine Fabel geschrieben. Ich habe noch nie eine Fabel geschrieben. Ja, ich bin sehr gespannt. Und dann, eine Fabel hat ja immer so 2 Elemente, die auch so ein bisschen lehrreich sein sollen. Und vielleicht findest du das lehrreich in der Fabel. Okay, Moment, wie heißt dann das Buch, aus dem du jetzt vorliest? Ach, ich wollte auch gar keine Werbung machen. In manchen Podcasts erzählt man... Das ist keine Werbung, Ideen anderer. Ideen anderer. Ja, du hast von ja Jean-Paul Prüm. Von Jean-Paul Prüm, du hast ja auch eine dazu gesteuert. Von Peter vom Schaumbad, du machst einen Wochenend-Städtetrip mit Freunden und John F. Kennedy kommt auch mit. Keiner checkt, warum. Da habe ich eine Kurzgeschichte draus gemacht dann. Ja, ich habe es selber noch nicht gelesen, ich bin sehr gespannt. Ja, darf so auch sein. Aber ich lese dir die Fabel mal einfach vor und da kannst du mir mal kurz sagen, was du da jetzt gelernt hast, weil eine Fabel, die ist ja auch sehr kurz. Hast du die... Die habe ich einfach so geschrieben. Ich hatte Lust auf einen Raben. Ich habe einen Raben gezeichnet und dann dachte ich, ach, dann schreibst du auch eine Fabel zu einem Raben. Aha. Es war einmal ein Rabe, der mit dem Linienbus in den Wald reisen wollte. Er fragte die umstehenden Tiere, welcher Bus zu den tollen Birken führe. Der Fuchs konnte es trotz seines Rufes der Gewitztheit nicht beantworten. Die Taube auch nicht. Ihr Kopf bewegte sich nur vor und zurück. Vor und zurück. Vor und zurück. Das ist der dramatische Moment. Aber der kleine Luchs, der antwortete dem Raben. Es ist die 40. Die Linie 40 fährt in den schönen Wald mit den tollen Birken. Der Rabe äußerte Dank und flog einfach zu dem Wald mit den tollen Birken, denn er war ja ein Vogel. Die können ja fliegen, die meisten jedenfalls. Raben jedenfalls ganz sicher. An den Birken angekommen, traf er den Igel, seine alte Liebe. Der Rabe hatte mal eine Phase, in der er auf andere Arten steil abfuhr. Sie aßen gemeinsam einen Maronenteller mit ordentlich Schneckenbeilage. Da fuhren beide schon immer voll drauf ab. Danach flog der Rabe zum Rabenkongress, denn auch Raben brauchen ein monetäres Einkommen. Sein Beschäftigungsverhältnis war der Grund seiner Teilnahme an dieser Veranstaltung. Dort lernte er die Vorzüge und Nachteile von Photovoltaikanlagen auf Rabennestern kennen. Nach kurzem Gespräch mit der artverwandten Krähe entschied er sich für die Installation einer solchen Anlage. Morgen würden die Möwen alles installieren. Auf Montagemöwen ist eben immer Verlass. Der Rabe nahm nun ein Taxi nach Hause, denn er war flugfaul. Auch das darf sich ein Rabe mal hart gönnen. Da kommt die Jugendsprache hart rein. Gönnen. Zu Hause angekommen, kochte er sich einen leckeren Latte Macchiato und schaute danach Friends auf Netflix an. Das Abo hatte sich gelohnt. So wie das zweite Paar Socken. In schwarz. Sehr lehrreich, oder? Nicht schlecht. Ja. Danke. Und was hast du jetzt gelernt? Viel. Klimaschutz ist wichtig. Ah, okay. Aber man darf auch ab und zu motorisierte Vehikel verwenden, wenn man flugfaul ist. Ja. Ja, genau. Ah, okay, das ist die, Ziel, genau, die Lehre. Ja. Und der Rabe ist halt nicht auf den öffentlichen Verkehr angewiesen, weil die Infrastruktur durch sein Fliegen ihm vollkommen egal sein kann, eigentlich, außer wenn er flugfaul ist. Ja. Okay, geil. Und auf Netflix kann man Friends schauen. Also man kann sehr viel lernen. Ja, und, ich muss es noch verarbeiten, aber ich glaube, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Weil ich dir nicht zugehört habe. Ja, es ist auch sehr komplex eigentlich. Ja, also ich habe zwischendurch an andere Sachen gedacht. Ja. Steuern. Und Steuern? Ach Gott, du musst noch die Steuererklärung machen. Die macht man gar nicht im Dezember. Wieso denkst du jetzt an Steuern? Ich habe noch nie eine Steuererklärung gemacht. Wie, du hast noch nie eine Steuererklärung gemacht? Ach so, was macht meine Mama für mich. Ach so. Was mache ich doch nicht selber. Peter, ich brauche noch die Unterlagen. Oh, jetzt. Ich brauche noch Kalenderwoche 43. Sohn! Sohn, die Quittung nicht in meiner Tüte sammeln. Schön einkleben. Ja, ja. Mama. Ich glaube, wir machen... Ich sitze gerade in der Wanne mit meinem Freund. Ich glaube... Ach, ist der auch schon wieder da? Da ist die ganze Wanne ja schwarz vom Feinstaub. Ja, Mama. Wollt ihr denn noch einen kleinen Snack haben? Nein, Mama. Hau Käse ab, Mama. Käsefondue? Ich hasse dich, Mama. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Sei nicht immer so frech, Junge. Ich wünschte, ich wäre nie geboren worden. Das wünsche ich mir auch. Was hast du gerade gesagt? Du warst ein Unfall. Ich glaube, wir machen hier kurz mal Break. Machen mal einen Abbinder. Peter ist. Das Schaumbad History mit Peter und Prüm. Guido Knopp. Guido Knopp. Ja. Peter schöner, und Prüm. Schöner Abbinder. Einbinder. Einbinder. Es bindet ja ein. Ja, aber das heißt, glaube ich, immer Intro. Abbinder. Wir diskutieren nicht jedes Mal, vielleicht lesen wir das einfach mal. Ich würde sagen, es ist eher ein Intro gewesen. Ein Intro, genau. Ein Intro. Ein Intro. Kein Outro. Sondern das englische Wort für Abbinder, Abbinder ist Outro. Ja. Intro ist Einbinder. Einbinder. Genau. Einbinder klingt aber auch eher so als, wie Mediator oder so, weißt du, das ist ein Einbinder. Ja, stimmt. Das ist so ein sozial kompetenter Mensch, der merkt einfach da hinten am Rand, da stehen der zwei Leute. Ist das Kanada des Mediators. Ja, genau, weil der achtet wirklich auf Inklusion. Das ist der Typ, der wirklich darauf achtet, Mensch, da hinten steht ja jemand einsam rum, den muss ich mal einbinden. Stimmt. Dann geht er hin und sagt so, sag mal, du hast doch bestimmt auch irgendwelche Interessen. Dann fragt er da sensibel nach und dann geht er zu den anderen. Hier, das ist der Joachim, der mag auch Tennis. Und dann alle anderen so, wir gucken aber lieber Fußball. Und dann steht er wieder alleine da und dann denkt der Einbinder, ah Mensch. Ja, das ist aber auch selber schuld, wenn er Tennis mag auf einer Party, wo er nur fußballbegeisterte, coole Typen sind. Warum geht er auch zum VfB gucken, wenn er eigentlich auf Tennis steht? Selbst genau. Schuld. Ja. Soll er auf die Orgelwochen orgeln. Genau, ja. Kenner. Ja, aber sehr schöner, nenn mal Einbinder, weil du die auch gemacht hast. Ja. Jetzt sprechen wir wahrscheinlich historische Fun Facts. Über Geschichte, oder? Ja. Was kommt Hitler drin vor? Natürlich. Natürlich kommt Hitler drin vor. Hitler ist die zentrale Figur. Ja, Guido Knopp hat 30 Jahre nur über Hitler berichtet. Dann können wir auch einmal über Hitler reden. Ja. Genau. Was weißt du denn über die Wolfschanze? Dass es keine Skisprungschanze war, wo wir schon eben im sportlichen Bereich waren. Sondern? Tennisplatz. Ein Tennisplatz. Hatte Hitler einen Tennisplatz? Weiß ich. Hat man damals? Nee, war auch kein Tennisplatz. Ein Wohngebäude, ein größeres Wohn- und Kongressgebäude, weil er auf dem Berg errichten hat, damit er sich mit den Leuten so treffen kann. Nee, es war man kennt ja immer diese Terrassen. Nee, das ist der Obersalzberg. Ah, das ist der Obersalzberg, stimmt. Wolfschanze ist irgendwie hinter der Ostfront, war das sein Zentrale für die Kriegsführung. Okay. Richtung Ost. Also ein Bunker auch. Ja, hauptsächlich ein Bunker. Also alles ziemlich getarnt und verbunkert und mitten im Wald. Mitten im Wald und im Sommer gab es da immer furchtbare Mückenplagen. Ah! Oder in dem einen Sommer, als die gerade die Sowjetunion angegriffen haben. Ach du, die Wolfschanze war doch auch da, wo der Stauffenberg dann das Attentat gemacht hat. Ja, genau. Also war ja eher so ein Baracken im Wald. Mit ja, aber Bunker, ja. Beton, Bunker ja, und stimmt. Baracken. Genau. Mitten im Wald, irgendwie im heutigen Polen. Ja, und kurz hinter der Ostfront. Und überall gab es scheiß Mücken und Hitler war total genervt von den Mücken und da waren sie so ein, die hatten da so einen Löschteich. Okay. Also, ja, so ein Gewässer halt. Falls jemand mal eine Bombe unter einem Tisch platziert, dann brauche ich eine Löschteich. Ja, genau, gerade dafür, wenn es dann mal brennt. Das haben sie schon gewusst vorher. Und dann haben sie gedacht, oh fuck, die Mücken kommen von dem scheiß Löschteich. Ja. Und haben dann Petroleum reingekippt. Schlau, schlau. Um den Löschteich, also um die Mückenplage in den Griff zu kriegen. Problem war, alle Frösche sind dann gestorben. Oh, und was steht bei Fröschen auf dem Speiseplan? Mücken. Mücken. Scheiße, ja. Gab es noch mehr Mücken. Und dann war Hitler nicht nur genervt von den Mücken, es gab noch mehr Mücken dann, sondern auch das Quaken von den Fröschen, das er so mochte, war dann weg. So war er, unser Adolf. Ja. So friedliches. Da lag er auf der Wolfschanze auf seiner Pritsche und dann so. Quak, quak. Oh, ist das schön hier. Das ist so schön hier. Das Tor, das Tor. Ja, doof. Ja, scheiße. Und dann haben sie tatsächlich irgendwie aufwendig das Ding gereinigt und wieder Frösche angekarrt. Oh Gott. Stell dir vor, du bist so ein krasser SS-Typ. Das ist die härteste Ausbildung, was weiß ich. Viel zu positiv. SS-Typen sind nicht krass. Also auf jeden Fall intensiv ausgebildete SS-Typen und da musst du scheiß Frösche einsammeln. Der Froschbeauftragte bei der SS. Dass Hitler das Quaken wieder hat. Ja, aber auch Petroleum in den Teich kippen ist natürlich auch eine super Idee. So. Ja, ein Löschteich. Ein Löschteich, ja. Total dumm. Und das Wasser brennt. Aber oder Himmler rennt mit einer Kippe am Teich vorbei und dann so, ah, die Leute müssen die Frösche noch bringen und schnippst sie rein, zack, ist der Teich in Flammen. Mit seiner Crackpfeife. Mit seiner Crackpfeife. Ah, die waren ja auch alle drauf. Das erklärt das wahrscheinlich auch, weil die Nazis waren ja eh alle drauf. Ja, ja, also, genau. Also, Crack geraucht und hatten einfach einen lustigen Sommer. Einen lustigen Sommer auf der Wolfschanze. Genau. Und dann war dieser verfluchte Mücken. Ohne Mücken wäre es ein super Sommer gewesen. Aber nein. Und dann waren auch die Frösche weg. Scheiße. Das war auch die einzige sensible Seite, die Hitler jemals gezeigt hat, war dieses melancholische Froschgequake. Das war seine sensible Seite. Macht ihn wieder menschlich und das... Vielleicht hätte man auch den Weltkrieg verhindern können mit modernen neuen Medien. Da hätte man ihm einfach so eine Nature Sounds CD geschenkt. So. Ein bisschen Meeresrauschen, ein bisschen Froschquaken, Walgeräusche. Walkriegen. Ja, der hätte sowas wahrscheinlich. Kuchen. Vielleicht hat er ja eine Froschquark-Schallplatte gehabt. Führer. Das hätten sie doch. Statt Frösche da wieder anzusiedeln, ihm einfach so ein Froschgrammophon. Ja. Grammophon mit Froschschallplatten. Hitlers liebt so Froschlaute. Oh, der Führer hört wieder die scheiß Frösche. Jetzt ist der damit die ganze Nacht wieder. Ja, Hitler, witziger Typ. Lustiger Typ. Hat auch, also gerade so... Das war ja nicht alles schlecht. Nee. Also das mit den Fröschen war ganz geil. Mich hätten sie tierisch genervt. Also Hitler und ich hätten uns kein Zimmer teilen können, glaube ich. So hätte ich gesagt, das wäre nachts immer ein Streit gewesen. Adolf macht das Fenster zu. Nein, der Froschlaute. Nein, ich mag die Frösche. Adolf, bitte mal Fenster zu. Der Frösche. Vielleicht hätte er auch einfach Fenster schließen sollen, dann hätte er auch keine Mückenplage gehabt. Ja, hättest du ja immer noch ein bisschen Crack angemacht, dann wärst du auch eingeschlafen. Stimmt. Vom Himmler einfach, oder? Ja. Vom Party Göring. Heinrich. Mein Crack ist alle. Ja, ich habe auch nicht mehr viel. Ich muss erstmal mein... Verfluchte Wolfschanze. Hier gibt es nur Frösche und Mücken. Hier gibt es kein Crack. Ich muss erst wieder nach Berlin fahren und Crack holen. In der Hasenheide. Ach Gott. Ja, die am Prenzlberg haben die damals ja auch gekauft. Also das war ja noch aus den 20ern. Das war damals ja auch so eine Hipster-Town. Die haben ja da. Gab es da die Drogen? Ich glaube schon, ja. Ja, ich kenne Hasenheide in Berlin. Das ist doch dieser Park, wo sie immer diese Probleme haben, oder? Da kriegt man die Drogen her. Ja. Ich kenne es auch aus einem Rap-Lied. Ich war noch nie in Berlin. Keine ich war schon so oft in Berlin. Es ist ja auch die einzige Stadt Deutschlands, die ich... das ist ja auch nicht so kreativ, Berlin nicht zu mögen. Aber ich mag es. Die einzige Stadt Deutschlands, die du nicht magst. Ja, aber ist alles Pforzheim. Pforzheim ist halt so traurig, dass man da wieder so eine gewisse Beziehung zu bekommt. Also die Leute tun einem dann leid. Okay. Berlin tut dir keiner leid. In Pforzheim gehst du rum und denkst so, ihr Arm. Ja, stimmt. So, ja. Da willst du die Leute einfach mal drücken irgendwie. Das kann man doch mal machen. Schaumbad on Tour. Schaumbad on Tour. Wir fahren durch Pforzheim, laufen Free alles, und alle Free Leute umarmen. Schild, und umarmen einfach alle Leute in Pforzheim. Du hast es nicht leicht. Früher Goldstadt, heute... Stadt. Die sich noch Goldstadt nennt. Ja. Pforzheim hat ja die höchste Dichte an noch immer schmucktreibendem Gewerbe. Trotzdem noch. Das ist noch immer ein Schmuckstädtchen. Also schöne Dinge werden in einer heute hässlichen Stadt hergestellt. Das ist ja interessant. Ja. Ist nicht so geil wie eine Mückenplage. Ist auch, ja, das ist auch nicht so geil, oder? Aber ich fand, nee, aber verknüpft ja auch, um nochmal den Bogen zu spannen, dank dem fröscheliebenden Mann wurde Pforzheim dann ja auch so hässlich. Kann man ja so zusammenfassen einfach. Ja, wurde Pforzheim zerbombt. Pforzheim wurde halt komplett zerbombt. Ah, okay. Und deswegen, und dann hässlich in den 50ern und 60ern wieder aufgebaut. Und hätte so Hitler seine Frosch-CD oder seine Frosch-Grammophon-Platte, seine Platte einfach bekommen, dann hätte er auch keinen Krieg gemacht. Und dann Pforzheim ist richtig schön. Ja. So mit so kleinen Handwerksbetrieben, ja. Fachwerkhäuser. Und Schmuck. Eine richtige Schmiede Schmuckstadt. Sind. Also da würde man sogar die Stadt meinen. Und Schmuckstadt. Dann würde man wahrscheinlich von Stuttgart am Wochenende auch mal nach Pforzheim orgeln. Und da einfach die Atmo zu genießen. Und was macht ihr dieses Wochenende? Oh, wir orgeln nach Pforzheim rüber. Ah, geil, wir orgeln auch nach Pforzheim. Wir sind eigentlich nur in Pforzheim. Pforzheim. Und Berlin magst du nicht. Nee, aber jetzt brauchen wir auch nicht. Ja. Berlin ist halt so eine Stadt, da wirst du halt sofort angequatscht, wenn du am Hauptbahnhof aussteigst. Sagt irgendjemand zu dir, ey Meister, hast du noch Pfandflaschen oder so? Und du wirst immer mit ey Meister angesprochen. Der Berliner ist ein bisschen respektlos und findet sich noch geil drin. Okay. Und das, wenn man jetzt so neigeschmeckt im Schwabenland ist, natürlich auch verstörend. Ja, weil das finde ich auch immer verrückt, wenn ich dieses Bundesland verlasse und alle sind irgendwie viel offener. Ja, das ist einfach komisch. Also wie am Flughafen Hamburg, wenn der Erste schon ein Gespräch mit dir führt in der Raucherecke. Aber ja, Entschuldigung. Der Unterschied in Hamburg ist halt, du wirst nicht damit angequatscht mit Ey Meister! Ja. Und das ist der Unterschied. Moin Moin. So, Entschuldigung, es ist 18 Uhr, junge Mann. Obwohl, kommen Sie gerade erst aus dem Bett oder was? Das kann doch nicht sein. In Hamburg sagt man nur Moin. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja. Ja. Hamburg. Haben wir schon viel drüber geredet? Hamburg hat uns ja auch sehr beeinflusst, muss man sagen. Ja, wir sind eher Hamburg als Berlin beeinflusster Podcast auch. Ja. Wegen den Hamburger Künstlern und dem Hamburger Leben. Hamburger Künstler? Ja, wir mögen ja Sachen aus Hamburg. So Heinz Strunk. Ach so, ja, klar. Ach so, ja, richtig, richtig. Rocco Schamoni und so. Rocco Schamoni kommt doch aus Schleswig-Holstein. Ja, aber der lebt ja auch in Hamburg. Ja, okay. Deswegen. Aber Hamburg hat uns mehr beeinflusst als Berlin. Aber wenn man gegenüberstellt, wer hat dich mehr beeinflusst? Heinz Strunk oder Mario Barth? Weiß ich nicht. Das ist zu schön. Da muss ich länger drüber nachdenken. Genau. Da musst du schlafen. Das kann ich jetzt so nicht so schnell sagen. Und sonst fällt mir auch niemand das aus Berlin ein, der lustig ist. Vielleicht noch lustig. Cindy aus Marzahn. Cindy, ja. Ne? Ja. Und Angela Merkel. Die ist gut. Die ist gut. Die macht ja mal einen auf so trocken, aber das ist eigentlich pure Comedy. Ja, die Frau ist gut. Die ist super. Bringt es gut rüber. Ja, ihr Programm Sona ist ziemlich fein. Mutti sagt nichts, weil ja ihr letztes Programm, ihr letztes Live-Stadion-Programm, Mutti sagt nichts. Mutti sagt nichts. Da durfte man ihr Fragen stellen, aber sie hat nicht drauf geantwortet. Zum Schießen komisch. Das ist wie wenn Helge Schneider 2 Stunden auf die Bühne geht und nur Jazz spielt. Lasse dir ja auch einfach nur. Ja. Also, kommst du ja nicht mehr. Alter Schwede, bist du da am Lachen. Und so ist Mutti sagt nix, war auch ein super Mutti sagt nix. Ganz geil eigentlich. Ja. Würde ich mir ein Plakat, glaube ich, in die Küche hängen. Mutti-Tour. Mutti sagt nix. Mutti sagt nix. On Tour. On Tour. Dann die Tourdaten. Ja, Tourdaten. Ganz schlecht. Aber auch nur so in mittleren Kreisstädten. Also sie kommt nicht nach Stuttgart, sondern nach Leonberg. Oder nach Pforzheim. Pforzheim. Görlitz. Görlitz. Da wird sie aber von allen als Fotze bezeichnet. Hau ab! Alte Fotze! Hau ab! Ja, und das Wort sagt man auch nicht, aber das waren die Wutbürger in Görlitz. Das ist, genau, Dresden, das ist ja also nicht von mir, das habe ich ja mir jetzt nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich ein Zitat gewesen, deswegen. Also einfach nochmal die obwohl die Fernsehberichte ja tatsächlich sehr hässlich sind. Einfach nur, weil die Leute... Ja, die sind also diese, welche Motivation hat man, sich auf die Straße zu stellen und die ganze Zeit immer gleiche zu... Da gibt es so einen Ausschnitt irgendwie, der lief dann auch immer in der Tagesschau, wo einfach eine Frau die ganze Zeit da steht und einfach, ich glaube, die hat einfach den halben Tag da gestanden und immer nur Hau ab! Stell dich mal irgendwo hin und brüll den ganzen Tag Hau ab! Das war abends heiser. Ja. Und dann ist man wütend, weil man Halsschmerzen hat. Ja, genau. Mutti sagt nix. Ich habe auch, die haben so Mutti-Galgen gehabt. Mhm. Und das ist Pegida auf Pegida-Demos als, wie so Schilder hatten sie, so Galgen, wo dann Angela Merkel dran hingen. Oder? Ist erlaubt, gell? Genau, das Gericht dann gesagt, ja, das ist voll okay. Darf man machen, das ist erlaubt. Ja, ist ja auch okay. So. Ich werde jetzt noch infantiler, weil ich habe mir ein Mixery aufgemacht. Mixery Raw Deluxe. Einfach mal fühlen wie ein 15 auf Frog am Ring auf dem Zeltplatz. Ja, das ist nicht dein erstes Mixery in diesem Podcast. Stimmt. Also eigentlich ist es fast schon eine Tradition. Es ist fast eine Tradition. Und man muss ja auch wirklich sagen, der kommt aus dem Saarland. Oh, also das ist so eine Selbstgeißelung für mich. Aus dem Saarland? Homburg. Ja, so sieht es auch aus. Ja. Karlsberg. Ach, Karlsberg ist... Ach ja, es gibt auch einen Karlsberg mit C. Es gibt Karlsberg mit C. Das kommt nicht aus dem Saarland. Aber Karlsberg mit K kommt aus dem Saarland. Kommt Karlsberg mit C aus dem Kanada Deutschlands zufällig? Nee. Du meinst Dänemark? Tschechien? Dänemark. Ah ja, stimmt. Ja. Dänemark ist wohl wirklich das Kanada Deutschlands. Weil es nördlich ist und auch super, also cooler als Deutschland, so sozial und bla bla bla. Stimmt. Also Dänemark hat... Dänemark. Kopenhagen, wunderbare Stadt. Aber haben wir schon mal drüber geredet? Haben wir das letzte Mal. Christiana und so. Christiana, genau. Christiana. Kanada. Genau. Aber letztes Mal war auch alles Kanada irgendwie. Also ich fände auch eine Weltkarte eigentlich ganz schön, wo nur noch Kanada drauf ist. Ja, weil alles ist das Kanada von irgendjemand. Von wem ist Amerika das Kanada? Von Mexiko. Von Mexiko. Gott. Eines Tages vielleicht. Eines Tages. Ja, 2017 wollten wir eigentlich auch reflektieren, dann ist uns aufgefallen, dass 2017 zwar Sachen passiert sind, aber irgendwie war immer so in der Schwebe, gell? Also man hat gedacht, Trump, vielleicht Weltkrieg, nix. Irgendwie, wieder nix gewesen. Dann auch so Bundestagswahl, die Folgen werden wir 2017 auch gerne ausbaden müssen. Man hatte ja eigentlich nur dieses Jahr ein Kreuz gemacht, sonst ist ja auch noch nichts passiert. Ja. Dass die immer auf dem Balkon rumgestanden haben bei den Koalitionsverhandlungen. Das sieht man schon am Wort des Jahres. ist ja heute oder gestern gekürt worden von dem... Und was Wort des Jahres? Jamaika aus. Jamaika aus. Und das das Wort des Jahres ist. Jamaika aus. Oder irgendwie das Amela, gerade, in Jamaika sind Jamaika jetzt diese, diese ganzen Rastafarien total panisch, weil sie Angst haben, sie bekommen den... Was haben wir denn jetzt gemacht? Stellen die uns den Strom ab? Stellen die uns den Strom ab? Alter, scheiße, scheiße, scheiße. Egal, ich baue noch einen. Ja, so sind sie ja drauf. Das war jetzt die Rastafarien. So ist ganz... Entgleisung. Ja, aber so ist ganz Jamaika, glaube ich. Alle nur am Kiffen. Genau, und die haben alle Dreadlocks und was ja wenig bekannt ist, ist ja... dass diese ganze Rasta-Musik ja hoch homophob ist, um nochmal... Ja, das ist bekannt. Moralisch, ja, aber viele so sagen, ach Mensch, Rasta, die sind ja voll locker, so, und ja, verwechseln die mit Hippies, die einfach gar nichts tun. Jamaikaner, alle Jamaikaner rauchen wahnsinnig viel Gras und sind homophob. Ja. Alle, wirklich alle Jamaikaner. Auch die homosexuellen Jamaikaner sind homophob. Ja, die haben keine Homosexuellen. Ja, stimmt, haben sie jetzt dann nicht. Aber wenn welche gäbe, die würden sich vor sich selbst erschrecken. Also wenn die am Spiegel vorbei... Und die würden sich selber jagen. Das habe ich mal gesehen, die jagen die da. Ja, ja, das ist so. Ja, tatsächlich. Jagten. Eigentlich gar nicht lustig, weil tatsächlich war ziemlich schlimm da in diesem Jamaika. Diese Jamaikaner. Ja, Mann. Ja, Mann. Obwohl, hier No Woman No Cry ja tatsächlich auch die Schwulenhymne Nummer 1 ist, weil ja, wenn die Frauen wechseln, auch wenn das ja auch total falsch ist, weil die Frau soll ja nicht weinen. Aber das haben wir, glaube ich, tatsächlich auch schon mal aufgeklärt. Das ist ja auch wichtig. Ja, haben wir darüber mal geredet. Ja. Ja, kann gut sein. Der Text immer falsch verstanden wird. Haben wir bald alle Themen der Welt durch? Wir haben bald alle Themen. Hitler abgehakt. Hitler, wir haben schon mal über Lenin und Stalin geredet. Gab es schon eine Folge, in der das Wort Hitler nicht gefallen ist? Ich glaube schon, ja. Ja? Ja. Aber es gibt ja auch dieses Hitler-Rule. Tatsächlich, also in Diskussionen im Internet, in Foren, zwischen dem 10. und 15. Punkt irgendwann taucht der erste Nazi-Vergleich oder Hitler-Vergleich auf. Da gibt es wirklich eine Regel. Also zwischen 10 und 15, irgendjemand nimmt dann immer die Nazi-Keule raus und bezeichnet den anderen als Hitler oder Nazi. Die Nazi-Keule. Ja. Nazi-Keule ist auch so ein Nazi-Wort, du Nazi. Ja, ich wollte dir nur mal durch... Meter, oder? Ich wollte dir nur durchorgeln. Die Nazi-Keule zur Nazi-Keule. Ja. Dabei war das selbst vor die Nazi-Aktion. Ja, jetzt schon wieder Nazi. Ja, so ist das halt in der heutigen Welt. Lasst euch mal Wasser nachlaufen! Wird ja ganz kalt! Mama, ist gut jetzt. Ich spiele hier mit meinem Freund. Nur ein bisschen warmes Wasser! Mama, wir spielen hier Radio. Bitte geh raus. Ach, ihr könnt doch noch nachher Radio spielen. Mama, jetzt geh raus. Jetzt, Peter, sei nicht so frech, gerade wenn ihr Radio spielt. Nachher hört das noch jemand. Mama. Was hältst du denn hier von dem Alkoholverbot im Stadion? Scheiße, ey. Warum? Wir saufen uns vorher ein. Du glaubst nicht, dass sich das Randalieren ein bisschen dadurch ändern würde? Wenn wird noch schlimmer, ey. Warum? Ja, warum, ey? Weil wir dann... vorher saufen, ey, und dann kommen die Flachmänner und Schnaps und alles, ja, immer noch besser hier, ey. Scheiße, ey. Ja, warum, ey, weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey, weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey, weil wir dann... Scheiße, ey. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Du, ich habe mich ja neben die Wanne gesetzt und hab mal kurz mich erleichtert und da habe ich ein Zeitmagazin, das uralte, gefunden. Von 1903. Nee, 28. Februar 2013. So lange liegt es schon. Ja. Da. Aber da sind super Sachen drin. Zum Beispiel ein Fun Fact über Chile. Chile. Fun Fact über Chile. Es gibt dort großartiges Möbeldesign. Das ist ein Fun Fact. Fun Fact über Chile. Es gibt da großartiges Möbeldesign. Das Dieser Tisch kommt aus dem Studio Bravo in Santiago. Das ist eigentlich so Einrichtungsseite, aber das kann man doch als Fun-Fake verkaufen. Wo ist denn da der Fun? Ja, das definiert die Zeit als Fun vielleicht. Ja, wahrscheinlich ist im Zeitmagazin sowas schon Fun, ja. Wahrscheinlich Fun. Fun-Fake. Sonst haben sie aber auch keinen Fun-Fake drin. Das ist ganz witzig. Du musst dir mal überlegen, also du hast es ja jetzt von meinem Klo. Ja. Du musst dir mal überlegen, wie viele Kotmoleküle da drin sein müssten, wenn es von 2013 ist. 4 Jahre Kotmoleküle. Ja, aber da sind ja noch andere Moleküle dazugekommen. Zum Beispiel Mückenmoleküle und Petroleummoleküle. Klopapier, Froschmoleküle. Ja. Ja. Aber also allgemein Sachen, die im Klo lang liegen, sind ja, haben relativ viele Kotmoleküle in sich. Also mehr als jetzt hier meine Fernbedienung. Obwohl Fernbedienungen in Hotelzimmern sollen ja wirklich voller Kotmoleküle. Nee, die sind voller alles einfach. Die sind, das ist ja wie Computertastaturen bei öffentlichen PCs, irgendwie, wo jeder ran kann, da findest du ja alles in der Tastatur. Aber so eine Fernbedienung in einem Hotelzimmer kann man sich auch vorstellen, so die Leute liegen so im Bett, gucken noch Fernsehen, kratzen sich am kompletten Körper und danach schalten sie auf aus. Und du kommst ins Hotelzimmer rein und schaltest erstmal auf an. Und ich bin mir da unsicher, ob die da immer aware sind, auch über die Fernbedienung. Ja, die werden wenig gereinigt wahrscheinlich. Ja. Putzfrau denkt sich nicht, oder der Putzmann denkt sich nicht, ah, ich muss jetzt die Betten beziehen, Boden saugen, Fenster putzen und die Fernbedienung desinfizieren. Und eigentlich müsste er reingehen und sagen, erstmal die Fernbedienung, weil da hängt alles dran. Ja, also wenn, schon, wenn ich in einem Hotelzimmer die Wahl hätte, die, also du kommst frisch in dieses Hotelzimmer rein, hast es gerade bezogen, die Klobrille zu küssen oder die Fernbedienung zu küssen, ich würde jederzeit die Klobrille küssen. Ja, aber allgemein Klobrillen, auch auf öffentlichen Toiletten. Stimmt, die sind eigentlich sauberer als jetzt zum Beispiel die Türklinke von deinem Privatklo zu Hause. Die, wie oft putzt du die? Ja, aber die wird ja auch nur mit gewaschener Hand benutzt. Naja, du gehst ja auch rein. Egal, aber so die Türklinken. Türklinken sind ganz schlimm. Ja, genau, weil die putzt man nie. Ich wollte nur meckern, weil du gemeint hast, bei mir zu Hause. Und ich bin, ich habe halt drei kanadische Putzfrauen, die machen alles sauber. Da bin ich ja mal hinterher. Die scheuche ich ja jedes Wochenende durch meine Wohnung. Aber die sind teuer, alle. Ja, aber die kriegst du halt ganz einfach auch, du musst überall einfach so ein bisschen Ahorn sie hinsprühen und dann werden die davon angelockt. Ah, okay. Die putzen eigentlich kostenlos. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, in Kanada verdient man sehr viel Geld. Da verdient man sehr viel Geld, also aber wenn du Ahorn sie Putzfrau kriegt da auch $25 Stundenlohn oder so. Wenn du drei kanadische Putzfrauen hast, das ist sauteuer. Ich muss halt viel Ahornsirup kaufen, aber dann tauchen die von selbst auf. Ahornsirup ist auch tatsächlich ziemlich teuer in Deutschland. Ja. Also ein kleines Fläschchen kostet hier 4 Euro. Ja. In Übersee kriegst du so einen halben Liter für ein paar Pfennig. Ja. Ein paar Pennies. Penny. Ein Dollar sind 100 Pennies. Penny. Ich sag nur Penny. Jetzt für den Rest des Abends. Penny. Du, wollen wir mal eine Liste machen? Unsere eigene Rubrik, unsere Erfindung, weil sie einfach auch gut ankommt. Ich bin immer wieder überrascht, dass andere Podcasts nicht auf die geniale Idee kommen, einfach mal Listen zu machen, weil das ist einfach ein sehr einfaches Mittel, auch Sachen abzuhaken. Und abhaken ist ja auch unser Ding eigentlich so. Das ist hier Bait. Ja. Wir sind einfach so planhaft. Wir haben einfach in eine Richtung rennen. Wir wechseln die Themen einfach mal oder brechen einfach mal ein Thema ab. Eins nach dem anderen. Genau, einfach mal durchorgeln die Sache. Deshalb sagt man auch das Schaumbad, der planhafte Podcast. Der planhafte Podcast. Planhaft. So heißt unsere Folge, glaube ich, heute. Planhaft. Wenn ich mich morgen noch dran erinnern kann. Das planhafte Bad. Hast du das Wort gerade erfunden? Ich habe es noch nie gehört. Planhaft. Ich auch nicht. Gut. Ich dachte, vielleicht ist es ja so ein Wort in Untertupfenbach. In Stuttgart Nord. Ja. Unter Tupfenbach sagt man ja auch oft, ist das eigentlich so wie bei Hempels unterm Sofa? Also habe ich noch nie gehört, Unter Tupfenbach. Habe ich mir vielleicht auch gerade erst ausgedacht. Du meinst, dass bei Hamburg da gibt's wirklich, wusste ich nicht. Das Harburg? Nee. Warte mal, Buxtehude. Buxtehude, ja. Tante Trude aus Buxtehude. Ich dachte, ich wusste nicht, dass es gibt. Da fährt man über die Autobahn. Ja, Alter, will mich verarschen. Die Oma von Tante Trude aus Buxtehude wurde letztens auch tatsächlich verhaftet, weil sie die ganze Zeit im Hühnerstall Motorrad gefahren ist. Die alte Sau. Ja. Kannst du ja nicht machen. Nee. Die ist nämlich, nicht in ihrem eigenen Hühnerstall Motorrad gefahren, weil da oben ist ja Wiesenhof. Und du kannst dir ja die vorstellen, wie eng da die Tiere schon gehalten werden. Ja, dann ein DIN A4 Blatt pro Huhn. Ja, und dann ist da noch die Oma mit dem Motorrad da in diesem Hühnerstall vom Wiesenhof rumgefahren. Ganz schlimmes Bild. Ja, da hat sich Peter zurecht eingeschaltet und hat gesagt, also nicht du, sondern die Tierschutzorganisation. Ach, Peter. Peter hat sich zurecht eingeschaltet. Du hast dich aber auch eingeschaltet als Peter für Peter. Peter für Peter. Peter vom Schaumbad. Peter vom Schaumbad. Hat sich zu Recht auch eingeschaltet und jetzt hat sie den Führerschein abgeben müssen und kann kein Motorrad mehr fahren. Ja, sollte man, alte Leute sollten ja sowieso ihre Führerscheine abgeben. Ja, die sind eine Gefährdung. Für mich. Haut ab! Haut ab, Rentner von uns, von Straßen. Die haben wir damals gebaut. Jo, machen wir mal die Liste, hä? Ja, worum geht's denn? Das kannst du ja gleich mal sagen. Ja, machen wir erstmal. Haben wir ein Intro? Wir haben ein Intro, gell? Unsere Erfindung, unser Intro. Hat die Technik die Lautstärke? Ja, wahrscheinlich. Nee. Die großen Vier. Definiert von Brüm. Peter. Wo kam denn der Applaus jetzt her? Keine Ahnung. Ach, hallo. Hi. Wir machen ja heute unsere Live-Folge im Fridays. Studio. Krass. Das ist aber auch krass, dass wir zum ersten Mal jetzt applaudiert haben oder auch kein Lacher. Nur kurzer Applaus, ja, die großen Vier ankündigen. Vorhin, als du deine Geschichte vorgelesen hast, wollte ich auch klatschen. Ich habe geklatscht, sonst keiner. Ja. Vielleicht kam es einfach nicht so gut an. Ja, vielleicht ist... Muss vielleicht nochmal schreiben. Alles ein Flop. Was sind denn jetzt die großen Vier? Ich habe mir überlegt, da wir ja auf Weihnachten zugehen und auch ein paar Tipps geben können, weil die Weihnachtstage sind ja immer lang. Und an Weihnachten hat man ja immer diese Momente, wo man entweder vollgestopft ist oder noch vom Feiern am Abend einfach sehr desolaten Zustand hat, wo man einfach nur auf der Couch oder im Bett verweilt und Fernsehen anmacht. Und gibt ja Filme, die laufen oft an Weihnachten und die man eigentlich jedes Jahr schaut. Und die vier Filme, also die vier Highlights. Ja. Okay. Ja, dann fang du mal an. Ich muss mir noch überlegen. Also bei mir auch spontan vier Sachen überlegen. Platz vier ist Stirb langsam. Das ist ja lustig. Und zwar, wieso lustig? Oh, das okay. Ist bei mir auch in der Liste. Ach, cool. Bin ich mal gespannt, wo bei dir. Und zwar aber der dritte Teil, wo er Simon Says immer spielen muss und durch New York hetzen muss und mal Aufgaben. Er schlittert von einer Scheiße in die andere. Da schlittert er wirklich von einer Scheiße. Habe ich ja auch schon mal ein Buch verarbeitet, aber hervorragender Film. Aber Stirb langsam, ja. Stirb langsam. Bruce Willis immer gut. Ja. Problem am dritten Teil. Ist das überhaupt der dritte Teil oder ist der dritte ja, Teil ist der am dritte. Flughafen? Nee, ist nee das ist der zweite, ja. Der dritte ist, die spielen ja auch immer an Weihnachten, oder? Der dritte spielt nicht an Weihnachten. Nee, der dritte spielt nicht, doch, ich glaube auch. Nee, da ist doch sommerlich. Da stimmt, da ist sommerlich. Sie durch ja. New York ja, mit ja. T-Shirts. Stimmt, ja. Aber der dritte läuft komischerweise mal an Weihnachten, ja. Problem ist, bei dem dritten mag ich sehr gerne. Ja. Problem ist nur, Bruce Willis hat den falschen Synchronsprecher. Ja, das tatsächlich. Weil der Problem, richtige, ja. Wie heißt der, Manfred Lehmann oder ja. So, war besetzt an. Als ja. Sie das. Ja, das ist traurig. Das richtig ärgerlich. Ausgerechnet da wäre auch wirklich mal die Investition gut zu sagen: Okay, jetzt hast du Zeit, sprich bitte nochmal den dritten Teil. Ja, stimmt. Also einfach nur, damit Bruce Willis auch die Stimme hat, die er immer hat. Das ist ein Synchro-Problem. Ja, ja, leider. Aber der ja. Film ist hervorragend. Absolut, mag ich auch sehr. Also, ja. Ist mein zweitliebster. Okay. Deshalb ist bei mir auf Platz 4 Stirb langsam 1. Stirb langsam 1. Ja. Der spielt nämlich auch an Weihnachten. Das ist ja eine Weihnachtsfeier in dem Nakatomi Plaza. Mag ich sehr gern. Und stimmt, der ist auch echt gut. Ja. Ist auch so ein Weihnachtsding. Ja. Und das hat damals ja das Action-Genre revolutioniert, der Film. Weil er nur in einem Gebäude spielt. Nee, tut er nicht. Nee, weil er so eine andere Herangehensweise hatte. Es war nicht so ein krasser Superheld wie James Bond, sondern so ein abgefuckter Alkoholiker, stimmt. Der echt Probleme hat und bla bla bla. Bruce Willis ist ja auch am Anfang des Filmes schon mal eigentlich komplett am Sack. Ja. Yeah. Und sein Unterhemd ist auch nach 20 Minuten eigentlich schon immer verblutet und dreckig. Also irgendwann ist er nur noch im Unterhemd und ist dreckig. Das ist auch nicht nur bei Stirb langsam, sondern ist eigentlich in jedem Film so, wo Bruce Willis mitspielt. Ja, außer in immer Film mit dem toten Kind da. Ja, der erzählt ja nicht. Und deswegen, Bruce Willis... Filme kann man eigentlich, vielleicht kann man den Bruce Willis Qualitätsstempel, wäre einfach nur ein dreckiges Unterhemd. Ja, stimmt, ja. Trägt Bruce Willis ein dreckiges Unterhemd während des Filmes? Ja, dann kannst du gut. Nein, ja. Schlecht. Ja. So wie auch einer meiner Lieblingsfilme, die ist jetzt, gehört nicht in die Liste, aber das fünfte Element. Ja, da hat er auch ein kaputtes Unterhemd an. Ja, oder stimmt, ein kaputtes, zerrissenes Hemd mit Blut dran. Mag ich sehr gern. Für Bruce Willis. Ja, also dein Platz 4 stirbt langsam 3, mein Platz 4 stirbt langsam 1. Genau. Gut, haben wir das geklärt. Jetzt müsste ich 3 machen, gell? Du bist jetzt dran mit Platz 3. Ja. Kevin allein zu Hause. Ah, gute Wahl. Ja, ja. Spielt auch an Weihnachten. Spielt an Weihnachten, läuft jedes Weihnachten. Die feuchten Banditen sind hervorragend. Stimmt, ja. Ja. Und ja, ich habe den als Kind sehr häufig gesehen. Ich war ein riesen Kevin allein zu Hause Fan. Und deswegen gucke ich den heute noch gerne. Aber eigentlich ist er nur cool ab dem Moment, wo die Streiche dann halt, oder er seine Fallen aufgestellt hat. Vorher ist er so ein bisschen Geplänkel, obwohl da auch ein paar Leute sehen sind. Ja, das ist ziemlich geil eigentlich so. Die Adams weg und erstmal, wenn er es realisiert, geil. Ja. Ich kann machen, was ich will und dann ist er ein großes Eis und so. Gibt dir so viel mit, der Film. Auch der Mann mit der Schneeschaufel, vor dem er immer Angst hat, der ist ja eigentlich voll nett. Also als ich den als Kind gesehen habe, ich fand ihn tatsächlich... hatte ich Angst vor dem Film. Ja, und ich fand man muss zu krass. Man muss auch überlegen, er hat mich als Kind sehr inspiriert, Streiche zu spielen. Okay. Aber die, also die Fallen, die er da aufbaut, wirklich davon sind ja 80% sind einfach lebensgefährlich. Ja, tatsächlich. Also ein Bügeleisen aus dem dritten Stock auf den Kopf werfen, wenn der auch noch heiß ist, ist halt einfach total... Er würde einen Menschen töten einfach. Deswegen. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich war mit meiner Mutter zusammen, was weiß ich, mit 7, 8, da haben wir dann vorgespult. Echt? Bei der Action-Stelle, okay. bei die Einbrecher verjagt. Also meiner Mutter war es zu krass und mir dann auch. Und ich war damit einverstanden, ja, spul mal vor. Das ist echt, es geht ein bisschen zu weit. Es geht ein bisschen zu weit. Weil ich war auch eine ziemlich große Sissy. Sissy, ja. Als kleiner Mann, was Filme angeht. Ich durfte als Kind auch zum Beispiel in den Jurassic Park gehen, weil ich noch ein Jahr zu jung war, als der rauskam. Aber ich war riesen Dinosaurier-Fan, das war echt... Bitter. Aber ein Jahr später durfte ich in der Videothek dann betreut schauen. Dann. Also nicht in der Videothek. Nee, ja, in der Pornoabteilung. In der Videothek haben wir ihn dann angeguckt. Sehr gut. Das ist auch mal ein interessantes Konzept. Dein Platz 3? Ja, aber deshalb habe ich gerade so. Ich war früher eine Sissy. Sissy ist Platz 3. Den habe ich nie gesehen. Aber das ist so ein Ding, das läuft immer. Und das läuft ja irgendwie 8 Stunden. Ja. Also, da kommen alle 3 Teile hintereinander. Und man guckt nicht konzentriert zu, das ist, läuft halt, das ist so Tapete einfach, der Film. Ja, aber hast du mal die Handlung verstanden? Nö. Also der läuft einfach dann so. Ja, dann, ja. Genau. Ja, wir reden ja über Filme auch. Gibt ja auch so Serien, die noch immer so ein Herz und eine Seele hier. Alfred Tetzlaff, die Weihnachtsfolge zum Beispiel läuft ja auch. Oder oh ja, Hans Becker, Weihnachtsfolge. Hans Becker, Loriot. Genau, aber Loriot. Oh ja, das ist sehr gut mit dem Atomkraftwerk. Ja. Aber das ist alles Serie. Das ist Serie. Das machen wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Reden wir über Hans Becker, ein Herz und eine Seele und über die Loriot-Weihnachtsfolge. Wir können ja das jetzt einfach da reinschneiden. Dann. Stimmt, ja, dann übernehmen wir das einfach. Also jetzt sind unsere Plätze 1 bis 3. Fröhliche Weihnachten 2018. Ja. So, jetzt hier kannst feiert schön. Hier kannst du jetzt den Schnitt machen. Genau, okay, machen wir nächstes Jahr wieder mit rein, ja. Was ist dein Platz 3 sind wir noch? Ja, Sissy war es, genau. Ich habe dazu nicht viel zu sagen. Du guckst den nur so nebenher. Ja, der läuft dann da halt und man freut sich. Das ist so ein bisschen, und das ist dein Kaminfeuer, dein Fernsehkaminfeuer ist Sissy. Ja. Und ich finde die Schauspielerin Romy Schneider, fand ich auch immer hot. Hot. Die hättest du durchgeorgelt. Durchgekitzelt. Gott. Ja, ich habe den Film nie gesehen. Ich habe auch kein Bild von Romy Schneider jetzt vor mir. Deswegen ist Romy Schneider ist wirklich ein Goldstück. Ich kenne nur die unsägliche Bulli-Paraden. Den habe ich nie gesehen, zum Glück. Nee, ich auch nicht, aber die Sketche, die sie früher hatten. Und da war auch immer die schlechtesten Sketche. Franz! Sissi, Franz! Der Witz war halt auch ganz, ganz schnell durchgeordnet. Ja. Also war Bulli-Parade früher. Ja. Das war der Humor von Anfang der... So, was ist ich, 98 bis 2003. Stimmt, da war der Humor damals. Und ich fand es voll drauf gut. Gefreut, ja. Ich fand am besten eigentlich von Bulli Parade die Homepage, weil die war bulliparade.de. Ja, das war sehr innovativ damals. Ja, hätte sich sonst keiner getraut. Da war der Bulli, der hat der Bulli. Das war aber nur so eine Subdomain von Pro7. Ja, da hat der Bulli aber richtig einen rausgekommen. Da war ich sehr enttäuscht. Da dachte ich, ach geil, ich habe jetzt Internet. Gehe ich gleich mal auf bulliparade.de. Ja. Und dann kommst du nur auf so eine Pro7 Unterseite. Okay. Sehr enttäuschend. Ja. Mein Platz 2. Dein Platz 2, ja, bitte. Kevin allein New York. Okay. Das ist die Fortsetzung von Kevin allein zu Hause. Besser als zu Hause. Den finde ich besser, ja. Ja. Da ist die verrückte Taubenlady. Da kriegt man auch sozial wieder einiges geboten, dass man Leute nicht nach dem Aussehen beurteilen sollte. Trump spielt mit. Stimmt, der. Trump hat eine kurze Szene. Die Streiche sind noch brutaler. Die feuchten Banditen sind mittlerweile die klebrigen Banditen. Stimmt. Und in dem Hotel sind halt noch ein paar mehr Szenen. Also der Film hat ein bisschen mehr Dynamik. Auch weil Kevin halt nicht zu Hause ist, sondern in New York ist. Aber das ist für den zweiten Teil ein hervorragender zweiter Teil. Er folgt genau dem Muster des ersten Teils. Nur, dass, also sie hätten Kevin ja nochmal alleine zu Hause lassen können. Und der Film spielt ja am Anfang sehr mit dem ersten Teil. Haben sie ganz liebevoll gemacht. So. Wir dürfen Kevin jetzt schon wieder vergessen und dann steigt er beim Flughafen in den falschen Flieger. Ja, beim Umsteigen verlieren sie dann noch irgendwie. Nee, oder? Sie sind zu spät dran, weil der Wecker mal wieder nicht geht. Wie im ersten Teil auch, da sind sie nämlich auch zu spät dran, weil der Wecker zu spät klingelt wegen dem Stromausfall. Und er rennt dann dem falschen Mantel hinterher. Also sein Vater hat einen braunen Mantel an. Ja, ja. Und dann läuft ein Mann mit einem Mantel, dem gleichen Mantel vor ihm. Und er biegt falsch ab und sitzt dann auf einmal im Flieger nach New York. Das ist mir tatsächlich auch mal als Kind passiert. In den falschen Flieger zu steigen oder den falschen Mantel, ja. Also ich war irgendwie auf der Kirmes. Okay, ja. Und da war, also mein Vater hat eine rote Jacke. Und mit dem bin ich halt dann rumgelaufen, so Händchen haltend. Da war ich, glaube ich, 17, 19, sowas. Ja. Und irgendwann habe ich ihn verloren, dann habe ich einen Mann mit roter Jacke gesehen, bin ich dahin, habe seine Hand genommen, bin mit ihm rumgelaufen. Und irgendwann gucke ich mal hoch und dann war es ein anderer Mann. Oh Gott, Schock. Das war wirklich... Aber noch beängstigender an der ganzen Sache ist eigentlich, dass der Mann deine Hand... Ja. Nee. Ja, damals war das, damals gab es, glaube ich, noch keine Pädophilen. Ja, stimmt, die sind ja erst 1980 so... Langsam aufgeploppt ist wie AIDS. Oder Homosexualität gab es früher auch nicht. Ja, aber trotzdem ein bisschen beängstigend auch, dass der Mann halt einfach so, oh, ein Junge, der in meiner Hand hält, den nehme ich mit jetzt erstmal. Ja, der. Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, auch der Junge, der arme Junge, scheint verloren zu sein. Genau. Vielleicht hat er tatsächlich auch. Ich glaube, er hat dann auch meinen richtigen Vater gefunden mit der gleichen roten Jacke. Ich bin ja auch tatsächlich mal mit einem Kind über einen Campingplatz gelaufen, wo wir am Badesee waren. Da ist nämlich einfach ein Kind aufgetaucht neben uns, als wir auf der Wiese lagen, hat uns angestarrt und dann ist er da stehen geblieben und dann war er in Frankreich. Und der kleine Junge hat aber nichts gesagt, wir haben ihn auch Randy getauft, wie bei My Name is Earl, weil er einen leicht debilen Eindruck gemacht hat. Jedenfalls sind wir dann zu zweit mit dem Kind, ich habe auf meinen Arm Deutsch gesprochen? Naja, er war glaube ich Französisch. Okay. Also, und wir sind dann aber über diesen halben Campingplatz gelaufen und keiner kannte diesen Jungen. Und die Eltern waren nirgendwo aufzutreiben. Dann sind wir irgendwann zu dieser Rezeption da gegangen. Ja, wir haben ein Kind. Wir haben ein Kind und dann tauchten die Eltern in aller Seelenruhe da auf. Und meinten so, oh, der läuft immer weg. Ach, waren Randy, aber, da bist du. Waren der. Aber auch tatsächlich Franzosen. Randy! Wir haben tatsächlich auch versucht, auf Französisch so ein paar Sachen zu sagen. Bonjour, quatre baguette. Einfach mal ein paar Wörter sagen, aber der Junge hat einfach nicht geredet und hatte mal den Mund so halb offen. Wie alt war der denn? Vier ungefähr. Okay. So. Ja. Ah, ein bisschen sprechen. Ja. Ja. Auf jeden Fall haben die Eltern ihn zurückbekommen und er wird mir immer in Erinnerung bleiben als der kleine Randy Hickey von My Name is Earl, weil er auch wirklich der ist auch so gegangen und hat immer so halb offenen Mund einfach so geguckt, so in den Himmel gestarrt. Vielleicht war er auch einfach nur relaxed. Aber wie er aufgetaucht ist und so weiter, warum er da dann an dem See lag oder stand, während wir am See lagen, hat sich nicht aufklären lassen. Die Eltern vielleicht waren hat er mit Heinrich ein bisschen Crack geraucht und war das ja, ein bisschen weird drauf. Oder die Eltern haben Crack geraucht, obwohl die haben nicht so einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Naja, aber so habe ich den kleinen Randy Higgy wenigstens. Auch nicht schlecht. Gesehen, ja. Wenn wir schon bei so Kinderstories kennenlernen sind, ich habe mich mal mit einer Mutter mit zwei kleinen Kindern angefreundet am Gate vom Flughafen. Und dann hat sie mich gebeten, ob sie mit dem einen Sohn auf Toilette und ich passe so lange auf den anderen Sohn auf. Und dann war ich halt Teil der Familie. Ja. Und dann konnte ich mit denen als Erster ins Flugzeug steigen. Ach schön, geil. Ja. Also ich hatte dann die Priority Boarding oder wie? Ja, nee, also erste halt, Klasse. Also die Alte und Kinderbesitzer dürfen ja erstmal rein. Ach so, ja, echt. Also bei normalen Airlines. Ja. Und genau, dann hatte ich halt, sie hatte den Kinderwagen, ich hatte den einen Jungen auf dem Arm und dann konnte ich als Erster ins Flugzeug. Sehr gut, ja. Also, ich habe auch immer kleine Kinderpuppen. Lifehack. Wenn ich Lifehack Kinderfilme. Freundet euch mit kleinen Kindern an Flughäfen. Ja, kleine Kinder helfen eigentlich immer bei allem. Auch so, Entschuldigung, ich muss mal durch. Ja. Der Kleine. Oder Rollstühle. Rollstühle und Kinder. Kinder in Rollstühlen. Das ist der Joker. Das ist der, wirklich der Joker, den du ziehen kannst. Ja. Hoffentlich kriege ich mal ein behindertes Kind. Jetzt dürfen wir wieder diese Grenzüberschreitung. Ja, muss man einmal machen. Was ist dein Platz 2? Ach, wir sind ja in der Top 4. Platz 2, was habe ich jetzt schon gesagt? Das fiel mir auch gerade erst ein, nachdem ich dachte, oh Gott, Peter, da war wieder so einer. Da war wieder, hau ab mit deinem... Hau ab! Manche mögen es heiß. Sag mir nichts. Gucke ich auch immer Weihnachten. So, das ist so ein Familienfilm bei uns. Okay. Und an Weihnachten kommt man ja mal zusammen mit der Familie und dann guckt man den eigentlich immer mal an. Das ist so 60er Jahre mit Marilyn Monroe. Ah, die mag ich nicht. Und den zwei coolen Typen. Schwarz-Weiß natürlich. Ja. Da geht es um zwei Männer, die nach Florida wollen, weil sie von Gangstern, genau, also es gab so Gangster, die haben einen Mord begangen und zwei Musiker waren Zeuge. Und, und die Mafia, genau, die Mafia waren die Gangster, die wollen die Zeugen natürlich töten. Deshalb müssen sie flüchten aus New York. Und irgendwie ergibt sich dann, dass sie sich als Frauen verkleiden müssen und nach Florida fahren. Und da dann, dann eine lustige Komödie, aber ziemlich fortschrittlich für 1963 ist der, glaube ich. Also ziemlich witzig für das Alter. Sonst, der Humor war damals ja sehr schwach für heutige Verhältnisse. Ja, ja. Aber der ist tatsächlich ganz gut. Also manche mögen es heiß. Geht heute noch, ja. Kann ich sehr empfehlen. Sehr gut. Den gebe ich mal eine Chance an meine. Kennst du das Ärztelied Männer sind Schweine? Ja. Da kommt auch dieses Intro... Der Abbinder, wie du es nennen würdest. Ja. Mit Männer, diese schrecklichen, haarigen Biester, die immer alles antatschen müssen. Ja. Das ist ein Zitat aus dem Film. Ah, okay. Also der schlimmste Ärzte-Song hat ein Zitat aus dem Film. Ja. Ja. Aber. Ja, aber nee. Den Film ja nicht schlecht. Ja, ich mag ihn sehr. Aber das ist halt auch so ein Ding, den habe ich mit 4 schon gesehen und guck den mit 30 doch. Also. Wahrscheinlich ist jetzt zu spät. in deinem Alter. Manche mögen es heiß. Manche mögen es heiß. Sehr guter Film. Sehr guter Film. Wie heißen denn diese Schauspieler nochmal? Es waren sehr berühmte Schauspieler. Audrey Hepburn. Nee, männlich. Also Marilyn Monroe und die zwei männlichen Hauptdarsteller sind... Ich weiß es nicht. Ist auch scheißegal. Was ist denn dein Platz 2? Hast du den schon? Nee, ich hab Platz 2. Ach, du warst Kevin, genau. Kevin allein New York. Ich hatte zweimal Kevin. Mein Platz 1 ist Schöne Bescherung oder aber auch... der hat mehrere Namen in der deutschen... Übersetzung heißt aber im Original Christmas Vacation mit Chevy Chase. Da kommt die Familie zu, er will ein perfektes Weihnachten machen und die Familie kommt zu Besuch und zwar die ganze Familie und dann hat er noch so einen leicht asozialen Cousin, der dann, also da passiert die ganze Zeit irgendein Müll. Okay. Mit Chevy Chase. Ja. Eine schöne Bescherung. Geil, aber. Der hat auch noch andere Namen. Ich komme gerade aber nicht drauf, wie die sind. Auf jeden Fall so ein super 80er Jahre Komödie, Weihnachten. Chevy Chase will das perfekte Weihnachten haben und es ist einfach die ganze Adventszeit bis zum Heiligen Abend und dann passieren halt immer Sachen, die nicht passieren sollten. Sind auch sehr gute Witze zum Teil. Er sitzt einmal auf dem Dachboden und setzt sich dummerweise auf diese Luke, weil da wurde er eingesperrt, weil der Frau kalt ist und die fahren dann alle einkaufen. Und dann setzt er sich aber auf die Luke und guckt auf so einem alten Super 8-Projektor die alten Weihnachtsfilme. Und dann kommen die wieder heim und dann machen die Luke auf und er fällt halt einfach runter. Da sind sehr viele Slapstick-Momente drin, die wirklich sehr gut sind. Gut, ja. Und kleiner Funfact, der Sohn, das ist so ein kleiner, dicker Junge, der spielt seinen Sohn. Also er ist nicht ganz dick, aber so halt milchgesichtig und so weiter. Und der Sohn ist heute der Leonard aus Big Bang Theory. Ah, okay. Also der 9-10-jährigen Junge, der da seinen Sohn spielt, ist tatsächlich der Schauspieler, der den Leonard in Big Bang Theory spielt. Und man erkennt ihn wirklich null. Also er sieht komplett anders aus. du würdest auch nicht drauf kommen. Ich hatte nur mal den Film irgendwann gegoogelt und dann kam nämlich der Schauspieler als zweites nach Chevy Chase und dann dachte ich so, wo soll der denn da mitspielen? Der findet dann eins der Kinder. Welches Kind soll der denn sein? Weil da sind auch noch die Kinder von dem asseligen Cousin irgendwie. Okay. Und das ist der Sohn, er spielt tatsächlich den Sohn, aber man erkennt ihn auch nicht. Aber super Sachen. Eichhörnchen, Weihnachtsbaum, super. Er hat mir die ganze direkt notiert. Muss ich mir klasse Film, klasse Film. Es sind auch viele Schauspieler der 80er Jahre, die man in allen Komödien gesehen hat. Okay. Ein verteiltes Cast. Geil. Ja. Eine schöne Bescherung oder Hefe ist Weihnachten sehr, ist der zweite Alter. Okay, aber ja, Chevy Chase ist auch einfach geil. Ja, super Filme. Ja, der ist gut. Ja, werde ich mir angucken. Danke für den Tipp. Mein Platz 1, jetzt halte ich fest, ist Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe. Kennst du den? Ich habe den mal einmal gesehen. Der ist tatsächlich gut. Weil tatsächlich es ist, Liebe passiert. Es klingt nach absolutem Käsescheiß. Ist auch viel Käsescheiß, aber er ist tatsächlich auch wirklich sehr witzig. Aber wer spielt da die Hauptrolle? Alle. Alle. Also alle. Also Ben Stiller. Nee, nee, das ist britisch. Ist britisch. Also alle hier, wie heißt großen die Klimperfresser hier? Hugh Jackman. Hugh Grant. Hugh Grant, meine Hugh Grant ist natürlich. Hugh Jackman ist Wolverine, was, was erlaube ich mir? Hugh Grant spielt den Premierminister von Großbritannien. Der ist wirklich gut. Also, erzähl mal nichts. Der ist wirklich. Also, einfach. Was ist die Story nochmal? Tatsächlich Liebe? Da geht's. Das ist. Um Liebe, was? So Episodenscheiß. Also, das sind ganz viele verschiedene Geschichten, die dann ineinander geflochten sind. Ah, dann kenne ich den vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es doch also ein anderer Film. Was weiß ich, 6, 7 verschiedene Geschichten. Deshalb gibt es auch nicht wirklich einen Hauptdarsteller, sondern ganz viele. Nee, vielleicht habe ich doch nicht gesehen. David Carradine spielt mit, als abgefuckter Rockstar, der dann irgendwie ein Weihnachtslied schreibt. Ja. Das ist nämlich mein Lieblingsweihnachtslied. Ah, okay. Also, und jetzt orgeln wir sogar noch einen Bogen in die Form. Ja, man, der Bogen zurechtgeorgelt. Ja. Und ganz viel. Da, Liam Neeson spielt auch mit. Dings spielt mit. Die, wie heißt die Tante von... nicht schlecht, oder? Dings spielt mit, die Tante von hier England. Hier. Fluch der Karibik, die Frau, die Dürre. Ah, Fluch der Karibik habe ich vielleicht einmal den ersten Teil gesehen. Fuck, die... egal. Kate Winslet. Nee. Jünger. Ist auch scheißegal. Die spielt mit alle Superstars, so von was gerade krass war, 2005 rum in Großbritannien. Englische Superstars. Ja, genau. Sozusagen, ja. Ja? Und Dix spielt, glaube ich, auch mit Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. Oder, also die hat so ein Cameo. Ja. Schiffer. Schiffer. Oder war es Heidi Klum? Eine von den beiden. Also ein Cameo-Ding. Ja, Claudia Schiffer ist ja wie Kanada und Heidi Klum ist eher wie die USA. Also Claudia Schiffer ist einfach so ein bisschen sympathischer. Ja, aber klingt auch tatsächlich nach so einem Weihnachten. Du willst ja auch an Weihnachten. Cool. Und das ist, der spielt auch an Weihnachten. Ja, du also willst ja an Weihnachten mit so einem arg komplizierten, das sind ja so eine nette, unterhaltende Komödie, ist ja eigentlich das Schönste an Weihnachten. Oder halt ein geiler Actionfilm wie halt Stirb langsam. Ja, genau. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Cooler Actionfilm oder halt nette Komödie. So. Und geiler Trick, um den zu kaufen und sehen zu dürfen, ohne dass deine Freunde dich für den Oberloser halten, schenk ihn einfach deiner Mutter zu Weihnachten, den Film. Und dann hast du den nämlich zu Hause und kannst den angucken. Und der ist nicht in deiner DVD, sondern oh, das ist von meiner Mama. Ah, okay. Nee, aber ich schiebe auch keine DVDs rein. Ich, okay. Ja, das war auch früher. Also das habe ich mal vor 10 Jahren meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt, als DVDs noch cool waren. Und nee, aber so an Weihnachten macht man einfach den Fernseher an und guckt, welche komische Weihnachtskomödie gerade läuft. So. Ach so, ich finde das immer ganz wichtig. Außer halt im Programm auch gucken, wann läuft die Heinz-Becker Weihnachtsfolge. Das ist immer ja, das muss man auch wichtig gucken. Ja. Jo, wollen wir uns so langsam musikalisch rausgrooven mit einer der besten Titelmelodien von einer hervorragenden Fernsehsendung, die unser beider Lieblingssendung eigentlich ist. So. Ja, aber es ist tatsächlich, also ich mag es wirklich gern. Ja, ich gucke auch meistens sonntags rein. Also ich gucke es die Fernsehen, auf Mediathek eher, aber ich liebe dieses Intro.